Drei Vorschläge, zwei Ideen. So könnte man die aktuellen Gesetzesentwürfe zur Patientenverfügung zusammenfassen. Idee Nummer 1 lautet, der Wille des Patienten soll immer rechtsverbindlich sein. Bedeutet, wer genau aufschreibt, welche lebenserhaltenden Maßnahmen er befürwortet oder ablehnt, soll sicher sein können, dass sich Mediziner daran halten. Und die Patientenverfügung soll unabhängig vom Krankheitsverlauf gelten. Idee Nummer 2 dagegen lautet, eine lebenserhaltende Maßnahme soll nur dann abgebrochen werden, wenn bei dem Patienten eine unheilbare, tödlich verlaufende Krankheit diagnostiziert wurde oder der Patient auf Dauer bewusstlos ist. Bei nicht tödlichen Erkrankungen soll der Abbruch lebenserhaltender Maßnahmen nur dann möglich sein, wenn folgende drei Bedingungen erfüllt sind. Der Patient muss sich zuvor medizinisch beraten lassen. Die Patientenverfügung muss notariell beglaubigt sein und sie darf nicht älter als 5 Jahre sein. Zusätzlich soll immer vor einem Behandlungsabbruch die Genehmigung eines Vormundschaftsgerichts eingeholt werden. Aktuell gilt, der Patientenwille ist zu beachten. 2003 hat der Bundesgerichtshof entschieden, dass Patientenverfügungen rechtsverbindlich sind. Allerdings nicht in jedem Fall. Oft lehnen Ärzte deshalb Patientenverfügungen ab. Es kommt zum Konflikt zwischen Selbstbestimmungsrecht des Patienten und Fürsorgepflicht des Arztes, wie folgendes Beispiel zeigt. Nach einem fehlgeschlagenen Eingriff befindet Herr M. sich im Koma. Er wird künstlich beatmet und über eine Magensonde ernährt. Die Ehefrau sagt, er hat eine Patientenverfügung, in der er für diesen Fall festgehalten hat, dass er weder künstlich ernährt noch künstlich beatmet werden möchte. Doch der Arzt schüttelt den Kopf. Nein, das machen wir nicht. Das ist aktive Sterbehilfe. Als der Mann nach 10 Tagen trotz künstlicher Beatmung und weiterer Maßnahmen stirbt, verklagt seine Frau den Oberarzt auf Körperverletzung. Ein Berliner Gericht entscheidet, der Arzt hätte dem Willen des Patienten folgen müssen. Er hat also vorsätzliche Körperverletzung begangen. Doch verurteilt wird der Mediziner nicht, denn die Berufsordnung der Ärzteschaft kollidiert in diesem Fall mit der Gesetzeslage. In ihr steht, man kann die Patientenverfügung unter bestimmten Bedingungen unbeachtet lassen.